Ignaz Fuck stand etwas abseits und wunderte sich. »Was machen diese Idioten nur für ein Theater?«, dachte er kopfschüttelnd. »Sie zetern und glotzen blöd, aber sie sind eben bloß stinkende kleine Trottel. In ihrem Innern stinken sie alle, auch wenn sie noch so einen Sauberkeitsfimmel haben.« »Und was war das für ein Schuppen, um den sie so ein Getue machten?« Fuck blinzelte, versuchte die hin- und her zappelnden Buchstaben mit den Augen festzuhalten. »Menagerie.« »Eine Menagerie? In so einem klotzigen Gebäude? Wofür?« »Aber Moment mal. Na klar. Verdammt. Tolle Idee. Sich hier Tiere zu halten für, na, wir wissen schon für was. Sowas wollte ich immer schon mal sehen. Und ich wette, das machen sie da drin. Das wird eine heiße Sache.« »Geht weg da«, sagte er zu Morley und Maggie Walsh und Fraser. »Ihr könnt da nicht rein. Da, lest doch.« Er deutete auf die goldene Schrift auf dem Glas der Nebentür. »Zutritt nur für Clubmitglieder.« »Nur ich darf hinein.« Ned Russell drängte sich hastig nach vorne und stellte sich ihnen in den Weg. Er sah sich kurz um, warf einen Blick auf das Klasse-1-Gebäude, dann wandte er sich wieder den anderen zu, blickte in ihre Gesichter, bemerkte all die unterschiedlichen Begierden. »Ich glaube, es ist besser, wenn keiner von uns hier hineingeht«, sagte er. »Aber warum?« fragte Morley enttäuscht. »Was kann an einer Weinhandlung schon gefährlich sein?« »Eine Weinhandlung«, gluckste Thug. »So ein Quatsch. Sie trauen sich ja bloß nicht zu sagen, was es wirklich ist, Morley.« Er grinste. »Aber ich weiß es.« »Ich auch«, rief Maggie. »Es ist ein Schrein für den menschlichen Geist, zum Erlangen höchster Erkenntnis. Wenn wir hineingehen, werden wir durch Gottes Liebe zum Menschen und der Menschenliebe zu Gott geläutert werden.« Fuck sah sie höhnisch an. »Ach was, das hier ist ein Club für ganz spezielle Leute.« »Ist es nicht erstaunlich«, bemerkte Fraser, »wie weit manche Leute in ihrem unbewussten Bemühen gehen, der Realität nicht gegenübertreten zu müssen? Finden Sie nicht auch, Russell?« »Hört zu.« Russell blickte mit ernster Miene in die Runde. »Es ist gefährlich, hier hineinzugehen. Für jeden von uns.« »Ich weiß jetzt, was das ist«, fügte er in Gedanken hinzu. »Wir müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden.« Er blieb vor dem Eingang stehen, blockierte ihn, rührte sich nicht von der Stelle. »Meinen Sie wirklich?«, fragte Morley nach einer Weile. »Ja, das meine ich.« Morley drehte sich zu den anderen um. »Er hat vielleicht recht.« »Aber sind Sie sich denn da ganz sicher, Mr. Russell?«, murmelte Maggie mit weinerlicher Stimme. Ihr kollektiver Eifer hatte merklich nachgelassen, und langsam zogen sie sich von der kleinen Tür zurück. Nicht weit, aber weit genug. »Hätte ich mir ja denken können, dass Sie sowas zusperren«, brummte Thug. »Sie gönnen einem eben kein bisschen Spaß im Leben.« Russell erwiderte nichts. Geduldig blieb er vor dem Eingang stehen. »Wo ist eigentlich Betty Jo?«, sagte Morley plötzlich. »Mein Gott«, schoss es Russell durch den Kopf. »Ich habe sie vergessen.« Panisch sah er sich um. Der Weg, den sie gekommen waren. Der Fluss unter der grellen Mittagssonne. Sie hatte das Gleiche gesehen wie früher schon. Jedes Mal, wenn sie das Gebäude fand, erkannte sie deutlich die schwere Bronzeplatte über dem Haupteingang und die Buchstaben darauf. Mäkiserie. Als Linguistin war sie sich natürlich über die Bedeutung im Klaren. Mekis war das hethitische Wort für Kraft, Fähigkeit, das über Sanskrit und Griechisch, Mechos, und schließlich Latein in die modernen Sprachen gekommen war. Mechanik, Maschine. Dies war der Ort, der ihr verschlossen blieb. Sie konnte nicht hinein. Nicht so wie die anderen. »Ich wünschte, ich wäre tot«, dachte sie. Hier war der Ursprung des Universums, zumindest so, wie sie es verstand. Für sie war Spektowskis Theorie der sich ausweitenden Kreise der Schöpfungsenergie wortwörtlich wahr. Und hier war das Zentrum dieser Kreise. Das hatte keinerlei transzendentale Aspekte. Es hatte nichts mit Gott zu tun. Es war einfach eine materielle Gegebenheit. Wenn sie eine ihrer Pillen nahm, fühlte sie sich für kurze Zeit emporgehoben, auf einen höheren Kreis der Kraft, der kosmischen Energie. Ihr Körper schien nicht mehr so schwer. Ihre Sinne, ihre Bewegungen, ihre Gedanken waren klarer, schneller, intensiver. Wie ein Motor, der mit einem besseren Treibstoff läuft. Sie wandte sich um, ging von dem Gebäude weg, zurück zum Fluss. Ja, klarer, dachte sie. Nicht so schwer und traurig wie hier, unter dieser fremden Sonne. Das Wasser wird mir helfen. Im Wasser spürt man seinen Körper nicht so sehr. Man wird zwar nicht zu größerer Mekis emporgehoben, aber das ist auch nicht so wichtig. Das Wasser schwemmt alle Wünsche fort. Du bist nicht schwer, du bist nicht leicht. Du gibst dich hin. Du bist überhaupt nicht mehr. Ich kann die Last meines Körpers nicht mehr tragen. Er erdrückt mich. Ich halte es nicht mehr aus. Ich muss frei sein. Sie machte einen Schritt in das seichte Uferwasser, dann noch einen, ging weiter bis zur Flussmitte und ließ sich von der Strömung davontragen. Das Wasser löst bestimmt alle meine Pillen auf, dachte sie. Aber ich brauche sie nicht mehr. Wenn ich nur die Mekiserie betreten könnte. Nun, vielleicht kann ich es ja ohne Körper. Und dann dort neu entstehen. Aufhören zu existieren und neu beginnen. Ganz anders. Völlig anders. Ich will nicht noch einmal durchleben müssen, was ich erlebt habe. In der Ferne, in immer weiterer Ferne, konnte sie das pulsierende Dröhnen der Mekiserie hören. Die anderen waren inzwischen hineingegangen, da war sie sich sicher. Warum dürfen sie hinein und ich nicht? Sie wusste die Antwort nicht. Und sie wollte sie auch nicht mehr wissen.